Freitagabend, wenn andere noch im Berufsverkehr feststecken, stapft ihr Haus unbehelligt von Ampeln und Staus querfeldein bergan. Auf meterhohen Hühnerbeinen ist es unterwegs. Baba Yaga, die Hexe, wohnt hinten im Mailwald, weil die Bäume da so schön hoch wachsen, dass der Giebel ihres Hauses nie über die Wipfel spitzt, selbst wenn es aufrecht steht, und weil es zwischen den Stämmen immer dämmert. Dort im Halbdunkel geht ihr bisweilen ein unvorsichtiger Spaziergänger in die Falle. Der landet im Kochtopf. Sie ist eine Hexe, was kann sie dafür? Seit sie in der Walpurgisnacht mit dem Leibhaftigen Unzucht trieb, Hand aufs Herz, ein schöner Mann ist das, den von der Bettkante zu stoßen, dazu hätte es größter Selbstbeherrschung bedurft, schmecken ihr weder Schäuferle noch Kloß. Mensch muss es sein. Und die Erlanger sind, weil entspannt und gepflegt, dieses Durchschnittseinkommen einfach am zartesten, die kann sie nur empfehlen. Wenn es dann aufs Wochenende zugeht, unternimmt sie einen ihrer Jagdausflüge den Burgberg hinauf. Sie pflanzt ihr wandelndes Haus oben in den Garten einer Villa. Dort steht es und leuchtet rot aus den Fenstern, bis der Villenbewohner, der vielleicht geerbt oder einen hochdotierten Posten innehat, um sich die Wohnanlage leisten zu können, diese Quadratmeterpreise, den Flackerschein bemerkt und nachsehen geht. Er nähert sich, einen Golfschläger als Prügel erhoben, der seltsamen Hütte. Hat seine Frau, während er im Büro war, flugs ein Gartenhaus aufstellen lassen? Sie monierte, dass sie eines bräuchte. Aber warum bloß hat sie sich für dieses Modell entschieden, das jetzt schon morsch aussieht? Nun schwingt die Tür auf und, leger im Rahmen lehnend, erwartet ihn ein Schämen. Wer da? Ruft der Bewohner. Gegen das aus dem Inneren fallende Licht sind keine Details erkennbar. Maria? Denn so heißt seine Angetraute. Eine Antwort bekommt er nicht. Dafür schlägt beim Nachbarn ein Hund an. Und der Mond scheint hell. Maria hat auch gar nichts mit dem Häuschen zu schaffen. Sie kommt selbst spät vom Pilates und findet keine Spur von ihrem Mann, obwohl sein Auto im Carport steht. Heiner? Ruft sie. Doch der Heiner schwimmt, sauber aufgebrochen, zerteilt und filetiert in Baba Yagas Kochtopf. Die Brühe schwappt wild, während das Haus auf hohen Beinen den Hang wieder hinabsteigt und heimkehrt in den Mailwald. Tags darauf schnappt sich die Hexe einen ausgebüxten Hund, den kocht sie mit für die Würze. Oder einen Mountainbiker, der sportlicher aussieht, als er schmeckt. Selten, in besonders nebligen Nächten, befiehlt Baba Yaga ihrem Haus, bis runter in die Innenstadt zu wandern, der knackigen Studenten wegen, die fast alle hier unten wohnen und kaum einer am Berg. Diese Mieten. Einer von ihnen macht sich etwa als letzter einer Gruppe Feierwütiger vor Trunkenheit stolpernd auf den Heimweg. Er sieht Baba Yagas Haus zwischen zwei Altbauten hocken, wo sich eigentlich eine Hinterhofeinfahrt befinden sollte. In diesem Viertel kennt er sich nicht so gut aus. Das Unerhörte der Situation entgeht ihm. Er glaubt, hinter den rot erleuchteten Fenstern erwartet ihn eine weitere nächtliche Zecherei. Eine WG-Party vielleicht, zu der man auch ungeladen auftauchen kann. Seit dem folgenden Morgen wird er vermisst. Ihre Nase ist warzenbesetzt. Ihr Hut ist spitz, ihre Kräfte sind ungeheuerlich, ihr Hunger ist schier unermesslich. Zwischendurch lässt sie ihr laufendes Haus auf einem Hänger Platz nehmen, spannt einen betagten Geländewagen davor und zieht es auf den Schlossplatz. Dort verkauft sie aus dem Fenster heraus Konserven. Ein Zauber verbirgt das Hexenhaft in ihrem Gesicht, damit niemand Verdacht schöpft. Der Hut hängt am Ständer. Auf den Dosen steht Hausmacherwurst und Frühstücksfleisch und Leberaufstrich. Darin ist aber ein Fußgänger, ein Hund, ein Mountainbiker, ein Student und der Heiner. Entbeint und gesotten. Für eine Baba Yaga allein ist die Ausbeute eh zu üppig, egal wie groß ihr Hunger ist. Indem sie den Erlangern die eigenen Mitbürger zum Fraß vorsetzt, zeigt sie sich dem Leibhaftigen als fleißige Adeptin des Bösen, dem sie sich verschrieben hat. Und die Erlanger greifen gerne zu, wo sie doch so zart sind, so unendlich zart.